Hitler! Hitler, aber Hitler! Deutschland, wie Deutschland Hitler ist! Hitler, Sieg! Wir alle besiegen, wir halten den roten Stern. Wir sind die blaue Kolonne und stürmen die roten Herren. Nieder mit den Demokraten, nieder mit dem Ausländerpack. Wir sind die braunen Soldaten des Führers gelungene Saat. Wir sind die braunen Soldaten des Führers gelungene Saat. Wir glauben nicht an Marx oder Lenin, wir leben nicht wie Thielmann die Faust. Nur unterm Hakenkreuz wollen wir dienen und schmeißen die Juden jetzt raus. Nieder mit den Demokraten, nieder mit dem Ausländerpack. Wir sind die braunen Soldaten des Führers gelungene Saat. So wird so Gewissheit ein Ahnen, wir tragen den Morgenschein. Des Führers verleuchtende Fahnen in ein ewiges Deutschland hinein. Nieder mit den Demokraten, nieder mit dem Ausländerpack. Wir sind die braunen Soldaten des Führers gelungene Saat. Nieder mit den Demokraten, nieder mit dem Ausländerpack. Wir sind die braunen Soldaten des Führers gelungene Saat. Nieder mit den Demokraten, nieder mit dem Ausländerpack. Wir sind die braunen Soldaten. Das gelungene Saus.